Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Britta Fecke, herzlich willkommen. Auch heute, am dritten Tag in Folge, wird Aleppo von heftigen Luftschlägen der syrischen Armee erschüttert. Artillerieschüsse und die Zündung international geächteter Fassbomben würden die Rettungsmaßnahmen für die verschütteten Opfer erschweren. Das teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Ihre Bilanz der letzten drei Tage sind 111 getötete Syrer. Doch ist diese Quelle verlässlich? Wer harrt noch in Aleppo aus, um die Kriegsverbrechen für die Vereinten Nationen zu dokumentieren? Karl-Dietrich Meurer ist diesen Fragen nachgegangen. Nach dem Angriff auf einen UN-Konvoi mit Hilfsgütern in Syrien hatte man auch bei den Vereinten Nationen viele Fragen, jedoch keine Antworten. Wie konnte es dazu kommen? Wer steckt hinter der Attacke und wie kann das Geschehen aufgearbeitet werden? Der stellvertretende UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzi Esseldin Ramzi, musste einräumen: Wir als Vereinte Nationen waren nicht dort. Uns war es nicht erlaubt, dorthin zu fahren, wie es schon so oft passiert ist. Auch als Anfang September die Syrien-Kommission des UN-Menschenrechtsrats über Gewalt gegen Zivilisten, Angriffe auf Krankenhäuser und Massenhinrichtungen berichtete, sagte der Vorsitzende der Kommission, Paulo Sergio Pinheiro: Es ist uns nicht möglich, das Land zu betreten. Das ist zugegebenermaßen eine große Behinderung unserer Arbeit. Aber dass wir nicht ins Land rein können, bedeutet nicht, dass wir keine Informationen direkt aus Syrien haben. Um sich ein Bild über die verübten Verbrechen zu machen, setzt die UNO auf Befragungen. Mehr als 5000 Interviews führte die Kommission des Menschenrechtsrates mit Flüchtlingen oder Deserteuren. Mehr Mittel bleiben nicht, so Paulo Sergio Pinheiro. Wir schmuggeln keine Dokumente aus Syrien heraus. Das geht nicht für die Vereinten Nationen. Weniger Bedenken hat man da beim Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte in Berlin. Die von Anwälten gegründete unabhängige Organisation sammelt Beweise für Verletzungen des Völkerrechts. Menschenrechtsanwalt Patrick Krocher erklärt, worauf man sich stützt. Die Daten, die wir bekommen, sind in erster Linie von Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort gesammelt. Das sind Leute, die vor Ort noch leben und unter massivem Sicherheitsrisiko einfach versuchen, noch möglichst viel Dokumentation zu betreiben. Teilweise sind es auch Leute, die schon aus dem Landes geflohen sind und eben Daten, Dokumentation einfach haben mitnehmen können. Schwer verdauliche Informationen laufen auf diese Weise zusammen. Fotos von bombardierten Häusern, detaillierte Schilderungen von Folterungen. Es gibt eigentlich kein Kriegsverbrechen und kein denkbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was in Syrien nicht von allen Seiten, das muss man auch sagen, mit einer unglaublichen Regelmäßigkeit begangen wird. Dies zu dokumentieren ist Ziel des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte. Zudem treten die Anwälte dafür ein, dass die Verbrechen juristisch aufgearbeitet werden. Im Fall Syrien gestaltet sich das allerdings extrem schwierig. Der Fall Syrien müsste durch den UN-Sicherheitsrat an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen werden. Das wurde versucht. Es gab einen Resolutionsentwurf an den entsprechenden unter Federführung Frankreichs im Mai 2015, der allerdings durch ein russisches und dann auch chinesisches Veto blockiert wurde. Auch mit Sondergerichtshöfen der Vereinten Nationen, wie es sie nach dem Jugoslawienkrieg oder zu Ruanda gab, sei nicht so schnell zu rechnen. Patrick Roker und seine Mitstreiter hoffen deshalb darauf, dass Gerichte in Drittstaaten diese Verbrechen anklagen, auf Grundlage des Weltrechtsprinzips. Das Weltrechtsprinzip besagt, dass auch nationale Gerichte weltweit bestimmte Straftaten verfolgen können. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter und Kriegsverbrechen gehören zu diesen Straftaten. Das bedeutet unter anderem, in Deutschland wäre es möglich, diese Verbrechen vor Gericht zu bringen. Erste Verfahren könnte es in den nächsten 2 Jahren geben, hofft der Menschenrechtsanwalt. Wer harrt noch in Syrien aus, um die Kriegsverbrechen zu dokumentieren? Karl-Dietrich Meurer ist dieser Frage nachgegangen.